Bayerische Rundfunk bringt Sherlock Holmes auf Freiersfüßen. Ein Hörspiel von Michael Hartwig. Nach einer Sherlock Holmes Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. In der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Die Ereignisse, von denen ich heute erzählen will, liegen bereits Jahre zurück. Lange Zeit wäre es nicht einmal mit äußerster Diskretion und Zurückhaltung möglich gewesen, sie zu veröffentlichen. Und auch jetzt noch muss ich Datum und andere Einzelheiten, woran man die wahren Begebenheiten erkennen könnte, geheim halten. Tja, Sherlock Holmes und ich befanden uns auf unserem üblichen Abendbummel. Gegen 6 Uhr war es, als wir in die Baker Street 221b zurückkehrten. Ach, Watson, was für eine Wohltat. Ich weiß wirklich nicht, was ich mehr genieße. Unsere kleinen Abendspaziergänge oder das gemütliche Heimkommen hinterher. Letzteres verdanken wir unserer Mrs. Hudson. Mhm. Meine Güte, sieh dir bloß einmal das Kaminfeuer an. Ja, bei solchem Frost brennt es immer am besten. Ah, die Lampen bereits angezündet. Ja, und die Pantoffel erwarten uns. Eine Unze Pfeifentabak liegt auf dem Kaminsims und wartet darauf, geraucht zu werden. Himmlisch, Watson. Einfach himmlisch. Ja. Jetzt fehlt uns nur noch ein schönes Fläschchen, Holmes. Ja, mein Lieber, ich glaube wirklich, ich trinke ein Gläschen mit dir. Ich bin festlicher Stimmung. Und unter Umständen spiele ich dir sogar etwas vor. Um Himmels Willen, sag nur nicht, du willst die Fiedel da zupfen. Dann sprichst du etwa in dieser abschätzigen Weise von meiner Stradivari? Ach, so war es doch nicht gemeint. Spiel ruhig. Das heißt, vorausgesetzt, du lässt meinen hochverehrten Mendelssohn nicht aus. All deine Lieblingsstücke werde ich spielen, wenn du sie mir gütigst aufzählen willst. Aber zuerst sei so gut und reiche mir das Kolophonium herüber, ja, unter der Lampe da. Gern, sofort. Oh, da hat ja jemand eine Visitenkarte abgegeben. Ah, wer denn? Mrs. Hudson wird sie auf den Tisch hier gelegt haben, ehe sie wegging, damit wir sie auch sicher finden. Charles Milverton. Ach, Milverton. Oh. Kennst du ihn? Der schlechteste Mensch in ganz London. Steht sonst noch etwas auf der Karte? Charles Milverton, Appledore Towers, Hampstead. Vertreter. Vertreter? Steht etwas auf der Rückseite? Oh ja. Werde um 6.30 Uhr vorsprechen. C.M. Verdammt nochmal, ich habe ihn aufgefordert zu kommen, aber ich habe natürlich nicht erwartet, dass er sich ausgerechnet einen unserer wenigen ruhigen Abende aussucht. Du hast ihn selbst aufgefordert? Ja, und gleich ist es 6:30. Spürst du ihn noch nicht daran nahen, Watson? Was? Spürst du nicht auch so ein schleichendes, beklemmendes Gefühl, als stündest du vor einer Fieber im Zoo? Als sähest du ihr gerade in die tödlichen Augen und beobachtest sie, wie sie lautlos ihrem todbringenden Gewerbe nachgeht? Genau diesen Eindruck macht Milverton auf mich. Ich habe es im Laufe meines Lebens sicher schon mit 50 Mördern zu tun gehabt, aber nicht einmal der Übelste unter ihnen flößt mir solchen Ekel ein wie dieser Kerl. Was ist er denn wirklich? Der König der Erpresser. Gott sei den armen Menschen gnädig, deren Geheimnisse und deren guter Ruf in die Macht von Milverton geraten. Ausquetschen wird er sie, bis kein Tropfen Blut mehr in ihnen ist. Er ist in seiner Art ein Genie, dem es gar nicht darauf ankommt, auf welchem Parkett er sein Gewerbe betreibt. Und wie stellt er das an? Ganz einfach. Er lässt durchblicken, dass er bereit ist, hohe Summen für Briefe zu bezahlen, die Leute von Wohlstand und Ansehen kompromittieren könnten. Und er findet erstaunlich viele Diebe oder Diener, Zofen und ähnliches Gesindel, welches sich das Vertrauen gutgläubiger Damen zu erschleichen weiß. Zahlt er denn gut? Na, fürstlich. Ich weiß zufällig von einem Diener, dem er 700 Pfund gegeben hat für einen kleinen Zettel, auf dem nur 2 Zeilen standen. Das war der Ruin einer Adelsfamilie. Kaum zu glauben. Ja, bestimmt, Watson. Alles, was in dieser Art zu haben ist, landet schließlich bei Milverton. Es gibt Hunderte, ja buchstäblich Hunderte von Menschen in dieser Stadt, denen das Blut aus dem Gesicht weicht, wenn du nur seinen Namen erwähnst. Keiner von ihnen weiß, wann er sie in die Zange nimmt. Er bringt es fertig, eine belastende Karte jahrelang zurückzuhalten, um sie erst dann auszuspielen, wenn der Einsatz am höchsten ist. Warum kann die Polizei ihm das Handwerk nicht legen? Beweise, Watson, Beweise. Nenn mir die Frau, die ihren eigenen Ruf aufs Spiel setzt, nur um Milverton ein paar Monate ins Gefängnis zu befördern. Ganz gerissener Bursche. Nie macht er sich an die Falsche heran. Ja. Wenn er diesen Fehler einmal begehen würde, dann wäre er erledigt. Was für ein reizender Zeitgenosse. Und der kommt zu uns? Weil eine Klientin mir ihren Fall anvertraut hat. Wer denn? Lady Eve Brackwell. Ach, das junge Mädchen, das gerade in der Gesellschaft Furore macht? Genau, die ist es. Ich habe neulich erst etwas über sie gelesen. Sie steht doch kurz vor ihrer Hochzeit, nicht? Mit dem Earl von Dovercourt, in 14 Tagen. Unglücklicherweise hat sie früher recht unbesonnene Liebesbriefe geschrieben. Du kannst dir also denken, dass Milverton sie in Händen hat. Ich verstehe. Und was hast du damit zu tun? Ich habe den Auftrag, möglichst günstige Bedingungen aus ihm herauszuschlagen. Viel Vergnügen macht mir das nicht, Watson. Das ist er wohl schon. Also, das muss er sein, ich spüre es. Oh. Also mach auf. Na schön. Mr. Milverton? Guten Abend. Treten Sie näher. Das ist Mr. Sherlock Holmes. Oh, wir kennen uns schon. Wie geht's immer, Mr. Holmes? Und wer ist dieser Herr? Dr. Watson, mein Freund und Kollege. So, ich wollte mich nur im Interesse Ihrer Klientin erkundigen, ob es wohl ratsam ist... In Gegenwart meines Freundes können Sie ganz offen reden. Umso besser. Also zur Sache. Wie ich höre, hat Lady Eve Sie ermächtigt, für Sie zu verhandeln. Ja, das stimmt. Hat die Dame Sie auch ermächtigt, meine Bedingungen anzunehmen? Was sind Ihre Bedingungen? 7.000 Pfund. Und die Alternative? Aber mein lieber Holmes, Alternativen besprechen zu müssen, wäre mir höchst peinlich. Es gibt nur eine. Und die wäre? Wenn das Geld bis zum 14. nicht bezahlt ist, wird am 18. die Hochzeit nicht stattfinden. Muss ich noch mehr sagen? Ich habe den Eindruck, Mr. Milverton, Sie sind Ihrer Sache ein wenig zu sicher. Ach, interessant. Angenommen, ich rate meiner Klientin, ihrem zukünftigen Ehemann die ganze Geschichte zu erzählen und auf sein Verstehen zu vertrauen. Ach, du liebe Güte, Mr. Holmes, da kennen Sie den Earl schlecht. Die Briefe sind sehr munter, wirklich sehr munter. Nein, ich möchte bezweifeln, ob der Earl viel Verständnis dafür zeigen würde. Sie könnten sich ja auch täuschen. So. Tja, wenn das Ihre Ansicht ist, können wir ja die Sache auf sich beruhen lassen. Falls Sie wirklich glauben, es liegt im Interesse Ihrer Klientin, dass die Briefe dem Earl ausgehändigt werden, dann haben Sie natürlich völlig recht, Sie davon abzuhalten, eine so große Summe zu zahlen, um sie wiederzubekommen. Ich will Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich habe ihr bisher noch keinen Rat gegeben. Na, ich wusste doch, dass ein Mann von Ihrer Erfahrung nichts überstürzen würde. Sie haben mir also doch noch etwas zu sagen? Hören Sie, Milverton, Lady Eve ist nicht reich. Ich versichere Ihnen, dass 2.000 Pfund das Äußerste darstellt, was sie aufbringen kann. Die Summe, die Sie fordern, übersteigt Ihre Möglichkeiten. Das weiß ich, Mr. Holmes. Sie müssen aber doch zugeben, dass Ihre Heirat mit dem Earl für alle Freunde und Verwandten ein sehr geeigneter Moment ist, zu Ihren Gunsten etwas springen zu lassen. Vielleicht ist es noch nicht gelungen, ein passendes Hochzeitsgeschenk zu finden. Ich kann allen versichern, dass mein kleines Bündel Briefe ihr mehr Freude bereiten würde als sämtliche Vasen und Butterdosen in ganz London. Ich sagte Ihnen doch, es ist ganz ausgeschlossen. Das ist natürlich schlimm. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, dass alle Damen, die sich in einer derartigen Situation befinden, schlecht beraten sind, wenn sie sich nicht etwas mehr anstrengen. Sehen Sie sich zum Beispiel dieses Kuvert an. Bemerken Sie das Wappen? Dieser Brief gehört... Nein, vormorgen früh sollte ich den Namen doch lieber nicht erwähnen. Aber dann wird er auf jeden Fall in den Händen Ihres Mannes sein. Und alles nur, weil die betreffende Dame nicht die kümmerliche Summe aufbringen will, die sie in einer Stunde bekommen könnte, wenn sie ihre echten Brillanten durch Imitationen ersetzt. Ich betone nochmals, die Summe kann nicht beschafft werden. Unter diesen Umständen wäre es doch entschieden besser, die 2.000 Pfund anzunehmen, die sie ihnen geben kann. Nein. Gut. Wenn Sie darauf bestehen, Lady Eve zu ruinieren, bekommen Sie gar nichts. Da irren Sie sich, Mr. Holmes. Ach. Eine solche Enthüllung würde mir wesentlich nützen, auf indirekte Weise. Ich habe 8 oder 10 ähnliche Fälle, die langsam zur Reife kommen. Wenn es bekannt würde, dass ich an Lady Eve ein Exempel statuiert habe, wären die anderen bestimmt eher geneigt, Vernunft anzunehmen. Verstehen Sie, was ich meine? Watson, Schließ die Tür ab. Verstehe, Holmes. Aber, Mr. Holmes, von Ihnen hätte ich etwas Originelleres erwartet. Dieser alte Trick. Ich habe für diese Fälle einen guten Revolver bei mir. Wenn ich ihn gebrauchen müsste, wäre das Gesetz auf meiner Seite. Freiheitsberaubung, das kennen Sie doch. Na also. Und jetzt, meine Herren, ich habe heute Abend noch einige andere Verabredungen und die Rückfahrt nach Hempstead ist weit, wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen. Holmes! Nein, Watson. Lass ihn vorbei. Wie du willst. Guten Abend, Mr. Holmes. Überschlafen Sie es. Aber vergessen Sie ja nicht, mir rechtzeitig Bescheid zu geben. Ich war bereit, ihm den Schädel einzuschlagen, wenn du ein Wort gesagt hättest, Holmes. Das hätte uns nichts geholfen. Ich habe dir ja gesagt, wie gerissen er ist, Watson. Du kannst dich darauf verlassen, dass er sich gegen etwas derartiges gedeckt hat. Zumindest hätten wir die Briefe zurückbekommen. Du glaubst doch nicht, dass er sie bei sich hatte. Nein, nein. Die sind irgendwo in Sicherheit mit der Anweisung, dass sie in die falschen Hände kommen sollen, falls ihm irgendetwas zustößt. Was können wir tun? Wir können nur seinen Rat annehmen und es überschlafen. Es wird uns schon etwas einfallen, Watson. Nur hoffentlich nicht zu spät. Was ist? Wer zum Teufel? Schon gut, Watson. Es tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Holmes, wie siehst du denn aus? Ja, ich werde einige Zeit wegbleiben, Watson. Ach, aber es ist doch schon nach 10. Wo willst du jetzt noch hin? Und was soll diese Maskerade? Spitzbart und dem blauen Arbeiterkittel. Schlaf du ruhig weiter in deinem Sessel. Wir sehen uns später. Gute Nacht, mein lieber Watson. Da bist du ja endlich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Und immer noch in dieser albernen Verkleidung. Ja, da bin ich, Watson, und im Begriff, mir meinen bequemen Schlafrock anzuziehen und ein paar ruhige Stunden vor unserem warmen Kaminfeuer zu verbringen. Und du bist immer noch nicht bereit, mir wenigstens einen kleinen Hinweis zu geben, was du in den letzten paar Tagen getrieben hast, wa? Sag mal, Watson, würdest du mich als den Typ bezeichnen, der zum Ehestand geeignet ist? Ausgerechnet du? Du bist der eingefleischte Junggeselle, wie er im Buche steht. Dann wird es dich interessieren, dass ich mich verlobt habe. Was ist los? Ja, das ist eine Überraschung, nicht wahr? Verlobt? Ja. Ich gratuliere. Mit wem denn? Mit Milvertons Stubenmädchen. Ach du liebe Zeit. Ja, ich brauchte gewisse Auskünfte, weißt du. Du brauchtest. Willst du damit sagen? Nein, Holmes, das geht dann doch zu weit. Bevor du mir eine Gardinenpredigt über meine Skrupellosigkeit hältst, möchte ich dir versichern, dass diese Verlobung unumgänglich war. Ja, ich bin genau genommen nur ein Klempner, Escott mit Namen. Und du musst wissen, dass ich ein blühendes kleines Geschäft mein eigen nenne. Oh, ich bin viel ausgegangen mit Eggie. Eggie? Ja, Eggie. Jeden Abend bin ich mit ihr ausgegangen, habe mit ihr geplaudert. Oh, diese Unterhaltung. Aber immerhin nicht. Ich habe alles erfahren, was ich wissen wollte. Ich kenne jetzt Milvertons Haus wie meine Westentasche. Und das arme Mädchen, Holmes, diese... Eggie? Ja. Hast du das vergessen? Es ging nicht anders, Watson. Wenn der Einsatz so hoch ist, muss man seine Karten spielen, so gut man kann. Aber zu deiner Beruhigung, ich habe einen eifersüchtigen Nebenbuhler, der mich ausstechen wird, sobald ich ihr den Rücken kehre. Ja, das ist ein herrlicher Abend heute. Herrlich nennst du das? Keinen Hund würde ich bei dem Regen auf die Straße hetzen. Gerade der Regen kommt mir wie gerufen. Ich werde nämlich heute Nacht in Milvertons Haus einbrechen. Einbrechen? Um Himmels Willen, Holmes. Bedenke, was du tust. Oh, das habe ich schon getan, mein Lieber. Es bleibt mir keine andere Wahl. Du wirst doch nicht leugnen, dass es moralisch gerechtfertigt ist. Und verbrecherisch. Theoretisch, ja. Aber auch nicht schlimmer, Watson, als wenn wir Milverton hier neulich festgehalten und ihm die Brieftasche abgenommen hätten. Wenn ich mich recht erinnere, hast du sogar angeboten, ihm den Schädel einzuschlagen. Ja, das hätte ich auch getan. Na, siehst du. Wir haben also festgestellt, dass es moralisch gerechtfertigt ist. Dann bleibt nur noch das persönliche Risiko zu erwägen. Aber dadurch sollte sich doch ein wahrer Gentleman nicht abhalten lassen, wenn eine Dame so verzweifelt seine Hilfe benötigt, nicht wahr, Watson? Aber gibt es denn nicht einen anderen Weg? Keinen, um in den Besitz der Briefe zu kommen. Ich muss also entweder meine Klientin ihrem Schicksal überlassen oder dieses letzte Spiel wagen. Unter uns gesagt, es handelt sich um ein faires Duell zwischen Milverton und mir. Aus dem ersten Klingenwechsel ist er, wie du gesehen hast, als Sieger hervorgegangen. Schon, aber... Ja, umso mehr schuldig ist meiner Selbstachtung und meinem Ruf, den Kampf bis zum Ende durchzufechten. Ach, die Sache gefällt mir ganz und gar nicht, Holmes. Aber ich fürchte, es muss sein. Wann brechen wir auf? Wir? Du kommst nicht mit. Dann gehst du auch nicht. Was? Ich habe noch nie im Leben mein Wort gebrochen, Holmes. Aber jetzt gebe ich dir mein Ehrenwort. Wenn du mich an dem Unternehmen nicht teilhaben lässt, fahre ich mit der nächsten Droschke zur Polizei und zeige dich an. Aber was? Na, sei doch vernünftig. Du kannst mir dabei nicht helfen. Woher willst du das wissen? Kannst du voraussehen, was alles passieren wird? Und außerdem schulde ich es meiner Selbstachtung und meinem Ruf. Watson. Mein guter alter Watson, du hast schon recht. Wir haben so viele Jahre dieses Zimmer hier geteilt, es wäre köstlich, wenn wir beide auch in derselben Gefängniszelle endeten. Na, das riskiere ich gern. Abgemacht. Und Watson, ich geniere mich nicht zuzugeben, dass ich mir schon immer eingebildet habe, an mir sei ein erstklassiger Verbrecher verloren gegangen. Und jetzt habe ich einmal im Leben die Chance, es zu beweisen. Sieh mal diesen Kasten an. Na? Ist das nicht eine Pracht? Erstklassige, hochmoderne Diebeswerkzeuge. Zeig mal her. Hier ist ein vernickeltes Brecheisen. Das ist ein Diamant. Glasschneider. Das sind Dietriche. Jede neumodische Erfindung, die der Fortschritt der Kultur erfordert. Hast du übrigens ein paar leise Schuhe? Na, meine Tennisschuhe, die haben Gummisohlen. Das ist ausgezeichnet. Und eine Gesichtsmaske. Nein, aber schwarze Seide. Ich könnte uns schnell zwei anfertigen. Ja, tu das. Wie ich sehe, hast du ein angeborenes Talent für solche Dinge, Watson. Es ist jetzt 9:30. Bevor wir aufbrechen, werden wir uns mit einem kalten Souper stärken. Ja, wir ziehen den Smoking an, damit wir aussehen wie zwei Theaterbesucher auf dem Heimweg. Und unsere schwarzen Umhänge dürfen wir nicht vergessen. Ja, das ist sehr gut. Punkt 11 verlassen wir das Haus, nehmen uns in der Oxford Street eine Droschke und fahren nach Hampstead. Bis zur Church Row, ja, das genügt. Von dort bis zu dem Haus ist es noch eine Viertelstunde. Und dann können wir um Mitternacht schon eingebrochen haben. Und wenn uns das Glück hold ist, sind wir gegen 2 Uhr wieder hier, Watson, und haben Lady Eves Briefe wohl verwahrt in der Tasche. Von jetzt an leise, Watson. Und Licht aus. Meine Braut sagt, das Personal macht sich geradezu lustig über den tiefen Schlaf, den der Kerl hat. Sie können ihn morgens kaum wach kriegen. Und wenn er einen Hund hat? Hat er. Aber Ecki sperrt ihn in letzter Zeit immer ein, um es mir leichter zu machen. Muss Liebe schön sein, Watson. Holmes! Setzen wir lieber die Masken auf. Gut so? Ja, ist gut so. Jetzt hör genau zu. Wir gehen bis zum Ende des Wintergartens. Er ist immer verschlossen. Aber ich schneide mit meinem Glasschneider eine Scheibe heraus. Und von dort kommen wir in die Veranda und in sein Arbeitszimmer. Sein Schlafzimmer ist gleich daneben, also keinen Laut mehr, sobald wir im Haus sind. Verstanden? Ja. Dann komm. Unser Abenteuer beginnt. Sind in dem Safe, in der Ecke da. Ich werde versuchen, ihn aufzubrechen. Holmes! Die Verandatür! Sie ist nicht verriegelt. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ja, kann ich etwas tun? Ja. Bleib an der Tür und horche. Falls du das leiseste Geräusch hörst, verschwinde so schnell du kannst hinter den Vorhängen und verhalte dich still. Ja. Und was machst du mit dem Werkzeug? Das weiß ich noch nicht. Versuche keinesfalls mir zu helfen. Verstanden? Zu Befehl! Psst. Die Zeit drängt. Verdammtes Ding. Man kriegt das nicht auf. Ja. Diese. Ja. Watson! Der Safe ist offen. Gratuliere! Berge von Briefen. Zum Aussortieren haben wir keine Zeit. Psst, psst, psst. Da kommt jemand. Hinter den Vorhang. Schnell! Das ist Milverton. Und der Safe ist noch auf. Halt den Mund! Komm herein, schnell. Du kommst spät. Hast du die Briefe? Hoffentlich ist es der Mühe wert. Oh, bestimmt, Sir. Naja, wenn es nicht anders ging, dann ist es eben nicht zu ändern. Deine Gräfin muss ja eine strenge Herrin sein, ne? Ja, Sir. Na, dann hast du ja jetzt Gelegenheit, es ihr heimzuzahlen. Was hast du denn? Was zitterst du so? Nimm dich doch zusammen. Ja, es geht schon, Sir. Also, zur Sache. Wenn ich recht verstanden habe, besitzt du 5 Briefe der Gräfin d'Albert, die mich interessieren könnten. Stimmt's? Ja, das stimmt. Gut, du willst sie verkaufen und ich will sie haben. Also, wir brauchen weiter nichts zu tun, als den Preis festzusetzen. Nein, weiter nichts. Großer Gott. Sie? Sie kennen mich also noch? Mr. Milverton? Ja, aber natürlich, Milady, natürlich. Ich muss gestehen, dieser Schleier, aber jetzt, wo ich ihr Gesicht sehe, frage ich mich, wie ich einen Moment zweifeln konnte. Sehr galant. Aber Sie haben ja auch gute Gründe, sich an mich zu erinnern. Aber ich bitte Sie, Milady, Sie sind doch nicht nachtragend. Ich habe es nicht gewollt. Warum mussten Sie mich auch zum Äußersten treiben mit Ihrer Halsstarrigkeit? Mein Preis war Ihren Verhältnissen durchaus entsprechend, aber nein, Sie wollten nicht zahlen. Was sollte ich da schon tun, frage ich Sie. Ich habe mich erniedrigt vor Ihnen. Ich habe gebettelt, um Gnade gefleht. Sie haben mir ins Gesicht gelacht und die Briefe an meinen Mann geschickt. Ja, ich wusste ja nicht. Charles Milverton, was haben Sie jetzt noch zu sagen? Zu sagen, dass ich Sie wegen Hausfriedensbruch verhaften lassen könnte. Aber keine Angst, verlassen Sie mein Haus und ich werde kein Wort mehr darüber verlieren. Oh, so leicht nicht. Ich bin gekommen, um dafür zu sorgen, dass Sie in Zukunft kein Leben mehr ruinieren. Ich werde die Welt von einer giftigen Natter befreien. Millie! Rasch! Holmes! Er ist tot. Jetzt schnell in den Kamin mit den Briefen. Und ab durch die Verandatür. Schnell zu der Gartenmauer und dann mit einer Flanke rüber. Pass auf, da kommt jemand. Schnell, Holmes, rüber. Hier geblieben. Wart, ich hab dich. Denkste, noch lange nicht. Au, verdammt. Das hätten wir. Bin schon da, Holmes. Ah, treten Sie näher, Inspektor. An so einem schönen Morgen sehe ich Sie besonders gern. Guten Morgen, Mr. Holmes. Morgen, Dr. Watson. Guten Morgen, Lestrade. Was verschafft uns die Ehre zu so früher Stunde? Ja, sind Sie sehr beschäftigt, Mr. Holmes? Nein, Lestrade, im Moment nicht. Wenn Sie 5 Minuten früher gekommen wären, hätten Sie mich schwer beschäftigt angetroffen. Ach. Mit meinem Frühstück nämlich. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich dachte, wenn Sie nichts Besonderes vorhaben, könnten Sie uns vielleicht helfen. Merkwürdiger Fall gestern Abend in Hampstead. Nanu? Was war denn wieder los? Ein Mord. Höchst dramatisch. Ein Kerl namens Milverton. Der Mörder? Nein. Milverton war derjenige, der daran glauben musste. Wir hatten zwar schon einige Zeit ein Auge auf ihn, aber er soll Briefe in seinem Besitz gehabt haben, die er zu Erpressungszwecken verwendete. Nicht möglich. Doch, doch, doch, doch, doch. Er ist diese Nacht erschossen worden. Die Briefe haben die Mörder alle verbrannt. Viel Beweismaterial haben wir an Ort und Stelle nicht gefunden. Das Schäfer auf, aber aus ein paar Geldscheinen war nichts mehr drin. Raub kommt also als Motiv kaum in Frage. Zwei Männer wurden gesehen, vermutlich aus besten Kreisen. Zwei aus besten Kreisen? Was denn, Herr Zumo? Der eine verschwand im Handumdrehen über die Gartenmauer, der andere war nicht ganz so fix. Der Gärtner hätte ihn beinahe geschnappt. Hat der Gärtner ihn beschrieben? Ja, Abendanzug, wie gesagt, aus besten Kreisen. Mittelgroß, O-Beine, breites Kinn, Schnurrbart. Es könnte fast auf Dr. Watson passen. Holmes! Jetzt hat er sich verschluckt. Ja. Sein eindeutiger Schuldbeweis. Ja, Dr. Watson. Also, das ist ein guter Witz von Ihnen, Holmes. Inspektor, ich kannte Milverton. Einer der gefährlichsten Lumpen in London. Mhm. Meiner Ansicht nach gibt es Verbrechen, an die das Gesetz nicht herankommen kann und die dadurch in gewisser Hinsicht private Rache rechtfertigen. Na ja, schon, schon, Mr. Holmes. Nein, Lestrade, geben Sie sich keine Mühe. Ich bin fest entschlossen. Dieses Mal sind meine Sympathien mehr auf Seiten des Verbrechers als auf Seiten des Opfers. Mit diesem Fall will ich überhaupt nichts zu tun haben. Der Bayerische Rundfunk brachte Sherlock Holmes auf Freiersfüßen. Ein Hörspiel von Michael Hartwig. Nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Charles Milverton, Paul Dahlke, Susan, Elfe Gerhardt, Inspektor Lestrade, Bum Krüger, Gärtner, Gustl Datz. Musik, Peter Zwetkow. Regie, Heinz Günther Stamm. Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen. Ab sofort findet ihr die besten Polit-Thriller-Hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierungen. Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt. Relevant, politisch und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.